Ach, Neig, du schmerzenreich, dein Antlitz ab zu meiner Not. Das Schwert im Herzen, mit tauben Schmerzen, blickst auf zu deines Sohnes Tod. Zum Vater blickst du, und Seufzer schickst du hinauf, um sein und deine Not. Wer fühlet, wie wühlet der Schmerz mir im Gebein? Was mein armes Herz hier banget, was es zittert, was verlanget, weißt nur du allein. Wohin ich immer gehe, wie weh, wie weh, wie weh wird mir im Busen hier. Ich bin, ach, kaum alleine. Ich weine, ich weine, ich weine. Das Herz zerbricht in mir. Die Scherben von meinem Fenster betaut ich mit Tränen. Ach, als ich am frühen Morgen dir diese Blumen brach, schien hell in meine Kammer die Sonne früh herauf. Saß ich in allem Jammer in meinem Bett schon auf. Hilf! Retten mich vor Schmach und Tod! Ach, Neig, du Schmerzenreiche, dein Antlitz ab zu meiner Not.